Thank you. Angehängt an das zweite Stück Sailing von der CD Unfinished for William Turner Painter, 2013 im Label Touch erschienen, wurde gerade noch das Stück Ending, das letzte Stück, der letzte Track von diesem Album, ein kurzes Stück. Und wie man gut hören konnte, spielt Burkhard Stangl auf dieser CD nicht nur elektrische Gitarre, sondern auch etliche Effektgeräte und Field Recordings sind eingespielt und andere elektronische Mittel wurden benutzt, um diese CD in seinem Sinn zustande zu bringen. Nun zu einer etwas anderen zu einem anderen Ansatz, einer anderen Aufnahme, die 2015 erschienen ist, also ziemlich aktuell. Und zwar ein Projekt von 1, 2, 3, 4 Musikerinnen und Musikern. Zuerst genannt Angelica Castello, mit der Burkhard Stangl eine, ja, Partner davon von ihr ist und mit ihr auch sehr viele Projekte macht. Angelica Castello, eine Musikerin aus Mexiko, die längere Zeit schon in Wien lebt, wie Burkhard Stangl eben auch, spielt Petzold-Flöte, Kassetten, Radio, Toys, also Spielzeug, Ukulele. Auf der Aufnahme spielt Burkhard Stangl Gitarre und verschiedene andere Geräte. Dann ist dabei Mario De Vega, Electronics, und Attila Farafelli, Electronics Through Modified Speakers. Das Album heißt Squid und ist 2015 als Doppel-CD erschienen bei Microtone Recordings, dem Moskauer Label. Und davon jetzt gleich der Track IMG 8127. Das Projekt hat sich wohl vorgenommen, in Annäherung an etliche Bilder, deshalb auch der Titel IMG, also Image 8127, mit Hilfe von Field Recordings und anderen Aktivitäten etwas auszusagen über den Ort, an dem sie sich zusammen befunden haben. Und zwar war das das Kleilehof-Areal in der Nähe an der österreichisch-ungarischen Grenze. Also gehört noch zu Österreich, aber ist an der ungarischen Grenze. Und da haben sie sich befassen sie sich mit diesem konzeptionellen Album um die Vertonung von Orten, Teilorten und einzelnen Gegenständen, die sich auf dem Kleilehof-Areal befinden. Das wurde 2014 aufgenommen im Rahmen einer Artist Residency. Und ja, das hören wir jetzt. IMG 8127 von dem Album Squid 2015 bei Microtone Recordings erschienen, der 11. Track. Die Bilder dazu hat Guidini Cortina, oder, sorry, da habe ich, finde ich das, ja, Guidini Cortina gemacht, die Fotos, und danach sind auch die ganzen Tracks benannt. In der letzten halben Stunde wird es weitergehen mit dem Feature über Burkhard Stangl und die Wiener Impro- und Elektronikszene in der Sendung Klingding. Wer Links zu den, zu zumindest Burkhard Stangls Webseite einfach erreichen möchte, kann das auf der Webseite der Klingding-Sendung www.hierunddah.de/klingding.html. Und Burkhard Stangl wird auch in Hamburg bald live erleben sein, und zwar am 28. September 20 Uhr im Golem, Elbstraße 14, wird er über seine musikalische Arbeit und vielleicht auch über seine schriftstellerische Arbeit sprechen und das in verschiedenen, mit verschiedenen Medien, ich weiß nicht, über Videos zeigen wird, auf jeden Fall wird er Musik einspielen, darstellen. Er hat zum Beispiel geschrieben über Ethnologie im Ohr, die Wirkungsgeschichte des Phonographen. Ein Buch, das, glaube ich, 2002, 2003 erschienen ist und interessante Phänomene in Zusammenhang mit der Wirkungsgeschichte des Phonographen darstellt. Die Reihe, diese Vorstellung, Eigenvorstellung von Burkhard Stangl findet statt in der Reihe Präsentation des Verbands für aktuelle Musik Hamburg. Und dort wird es gleich kurz danach eine zweite Präsentation geben, am 3. Oktober 2017 im Resonanzraum Feldstraße 66. Wieder 20 Uhr wird Carola Baukolt ihre Arbeiten oder was sie sehr beschäftigt vorstellen. Zitat von über sie: Ein zentrales Moment ihrer Werke ist das Nachdenken über das Phänomen der Wahrnehmung und des Verstehens. Ihre Kompositionen vermischen oft Elemente aus visueller Kunst, Musiktheater und konzertanter Musik. Dazu also Carola Baukolt am 3. Oktober um 20 Uhr im Resonanzraum. Und noch eine Ansage in eigener Sache. Ich bin beteiligt bei einem Konzert am 23. September, also Samstag in einer Woche. Das hat den Titel Spectral Scanning. Und für das spektrale Scanning ist in dem Zusammenhang Annette Denzinger eingeladen, eine Spezialistin für Akustik und Echoortung an der Universität Tübingen, die mit einer speziellen Software Licht in die komplexen Klangtexturen des stark bewölkten Quartetts bringen wird. Das ist dann noch die Frage, aber sie wird es auf jeden Fall, das ist ihr Ansatz, und zu erleben ist das am 23. September ab 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229, also ist ein bisschen im Hinterhof. Das stark bewölkte Quartett sind Gregory Büttner, Computer, Objects, External Speakers, Michael Meyerhof, präpariertes Cello, Birgit Ulher, Trompete, Radio, Objects, Speaker, und Heiner Metzger, der heute am Mikrofon sitzt, Soundtable und Objects. Mit dabei an dem Abend ist auch noch Kobe Wenz. Kobe Wenz ist ein Videokünstler, der die Konzerte filmt und macht praktisch aus den Aufnahmen von dem Konzert ein auf die experimentelle Musik des Quartetts eingestimmtes Musikvideo. Zwischen den Sets präsentiert er Videos aus seinem Archiv. Und Annette Denzinger wird auch eben ihre Arbeit vorstellen und auch das, was mit ihrer speziellen Software eben erkannt werden kann durch die Visualisierung an Strukturen, Texturen in der Musik des stark bewölkten Quartetts. Soweit die Ansagen für heute, und nun weiter mit einer Aufnahme, die von den beiden entstanden ist Burkhard Stangl, Gitarre, und Angelica Castello, die in dem Zusammenhang jetzt Electronics und Kassetten spielt und mit ihrer Stimme arbeitet. Und zwar hören wir gleich den Track Gold von der CD Chesterfield on Ear, Chesterfield on Ear, eine Aufnahme von 2010, die 2012 erschienen ist im Label Hollywood Records aus Wien. Und das ist eine Live-Aufnahme, entstanden 2010 im Wireless Headphone Concert Recording in Wien. Und das Stück hat den Titel Gold. Thank you. nach der Duo-Aufnahme von Angelika Castello und Burkhard Stangl nun ein eher gitarrenlastige Duo-Aufnahme mit Steve Bates. Steve Bates, ein kanadischer Gitarrist, hat sich mit Burkhard Stangl zusammen ein Album erarbeitet, Hopefullessness. Und davon gleich der Track 2. Erschienen ist das als CDR auf dem Label The Dim Coast, dem Label von Steve Bates. Nun, ein kurzes Stück, 4 Minuten 23 Minuten. 2. Yeah. Ja, gegen Ende der Sendung noch ein Sprung zurück in der musikalischen Geschichte von Burkhard Stangl, gleich eine Aufnahme von 1990 mit Franz Kogelmann, Flügelhorn, Jean-Christoph Masnack, Frenchhorn, also Waldhorn, Raul Herge, Tuba, Mario Acari, Oboe, Tony Coe, Klarinette, Tenorsaxophon, Helmut Federle, Akkordeon, Paul Bley, Piano, Hans Koch, Bass, Jerry Hemingway, Drums, und zwar ein Stück von der CD White Line bei Head Art 1990 erschienen, und das hat den Titel Jazz Band Ball, was man auch gleich verstehen wird. Ja, die ganzen aufgezählten Musiker hat man zum größten Teil gar nicht gehört, aber auf jeden Fall Franz Kogelmann, Flügelhorn, Trompete, Tony Coe, Klarinette, glaube ich, obwohl das hörte sich auch so ein bisschen wie Sopransaxophon an, und Burkhard Stangl, Gitarre bei der Aufnahme von 1990 at the Jazz Band Ball. Ein Sprung zurück mehr in die Gegenwart mit den Los Clandinos, mit Kai Fagaschinski, einem der Musiker von Los Clandinos, neben Klaus Philipp aus Wien. Kai Fagaschinski spielt Klarinette, Klaus Philipp Sinuswellen sozusagen, spielen bei dieser Aufnahme, die ist sehr kurz, ist nicht mal 2 Minuten, EMM, allerdings in einer Besetzung ohne Keith Rowe, sondern Eddie Brevoort, Percussion, John Tilbury Piano und Burkhard Stangl akustische Gitarre. Eine kurze Aufnahme, die ich gefunden habe im Netz. Thank you. Ja, das war ein bisschen verunglückte Aufnahme, weil da ein Anruf dazwischen kam. Okay, ich mache jetzt gleich weiter mit dem schon angekündigten Stück Mellow. Es hat noch einen längeren Titel und zwar Mellow Waiting Longing, dem ersten Track von der CD Unfinished for William Turner Painter, von dem ich schon gesprochen habe. Das ist erschienen, ist 2013. Und Burkhard Bangl spielt da elektrische Gitarre und packt dazu Electronics und Field Recordings. Das ist ein sehr langer Track, 33 Minuten. Und in der Zwischenzeit werde ich die Anrufe beantworten, die mich erreicht haben, was immer die bedeuten mögen. Hat, glaube ich, mit der Sendung zu tun. Die folgen wird Electronic Jam, wird hoffentlich bald auflegen und gleich mehr dazu. Thank you. Thank you.